So, mein Beitrag wird jetzt ein bisschen verallgemeinernder, analytischer, kategorialer. Ich springe gleich rein, um keine Zeit zu verlieren. Aufgabestellung war: Bedürfnisse ermitteln oder vermitteln? Wie denn jetzt? Worum geht es denn eigentlich? Was ist hier die richtige Frage? Und die Lokomat Hagung hat formuliert in der Einladung, das sind jetzt nur Auszüge: Wie viel einzelbetriebliche Autonomie ist möglich? Wie viel gesamtwirtschaftliche Planung ist notwendig? Wie kann die demokratische Diskussion gesellschaftlicher Bedürfnisse organisiert und in die Produktion vermittelt werden? Auf welche Weise entstehen und verändern sich überhaupt Bedürfnisse und welche allgemeinen Kriterien lassen sich für ihre Befriedigung definieren? Das ist natürlich ein Riesenspektrum an Fragestellungen, die auch ich jetzt in 20 Minuten oder eine halbe Stunde nicht umfassend behandeln werde. Deswegen habe ich mich entschieden, einen etwas theoretischeren, allgemeineren Zugang zu wählen, und der ergänzt vielleicht auch sich ganz gut mit dem, was wir gerade von Friederike gehört haben, an sehr praktischen Beispielen. Bedürfnisse. Bedürfnis als Wunsch nach ist Ausdruck des historisch-spezifischen Verhältnisses von gesellschaftlichen Möglichkeiten und Bedingungen. Das heißt, es gibt nicht die und die festen Bedürfnisse, die wir definieren können, etwa diese oder jenen genuin menschlichen Bedürfnisse, sondern sie drücken immer genau die historisch gewachsenen Möglichkeiten aus und die Bedingungen, die gegeben sind, um die Möglichkeiten auch nur zu nutzen und für die Bedürfnisbefriedigung einzusetzen. Das heißt, Bedürfnisse sind historisch. Das heißt, alle verdinglichenden und überhistorischen Zuschreibungen, so nach Art der Bedürfnishierarchien, kennt ihr alle, die sind mit Vorsicht zu behandeln oder gar zu kritisieren. Es gibt also nicht die und die festen Bedürfnisse. Das heißt, wenn es die nicht gibt, dann können die auch nicht von einer Planungsinstanz festgestellt werden. Das ist ein Grundproblem, und auf dem will ich jetzt noch ein bisschen insistieren. Nur ein kurzes Beispiel, im Prinzip war das auch schon von Friederike angesprochen. Zwar liegt es auf der Hand, dass sich die meisten Menschen Behausungen wünschen, könnte man sagen, ein Grundbedürfnis. Aber die Art und Weise, wie diese gewünschten Behausungen aussehen, das ändert sich permanent. Man könnte das gar nicht fixieren. Das ist das Problem dann für eine Planökonomie. Weiter, Bedürfnisse. Wie kann man an dieses Problem jetzt rangehen? Ich möchte gerne sehr allgemein rangehen und genau diese Festschreibungen versuchen nicht zu machen und benutze dort, beziehe mich jetzt auf die kritische Psychologie, Klaus Holzkamp ist vielleicht ein Name, Ute Osterkamp, ist vielleicht bekannt. Die kritische Psychologie unterscheidet grob zwischen zwei Bedürfniskomplexen sozusagen, den sinnlich-vitalen Bedürfnissen, also den Primärbedürfnissen der Lebenssicherung und Sexualität, und den produktiven Bedürfnissen, also der Teilhabe an der Verfügung über die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion der Lebensbedingungen. Weil das ist sehr grundsätzliche Einsicht. Menschen finden ihre Lebensbedingungen nicht vor, sondern sie stellen sie her. Und beim Herstellen stellen sich die Menschen als historisch spezifische Individuen auch her. Das hat auch Friederike vorhin angesprochen, das Verhältnis von wir stellen die Bedingungen her und die Bedingungen sind dann immer auch die Voraussetzungen, die sich in uns einschreiben, auch in die Körper einschreiben, in unser Denken. Wichtig ist jetzt der Konnex von beiden Aspekten. Das heißt, die Befriedigungsqualität der sinnlich-vitalen Bedürfnisse hängt vom Grad der Realisierung der produktiven Bedürfnisse ab. Das ist also die zentrale These der kritischen Psychologie. Und was passiert, wenn man das auseinanderreißt, hat Friederike illustriert. Und im Kapitalismus sind genau diese beiden Aspekte voneinander getrennt, zerrissen. Also die Teilhabe an der Herstellung der Möglichkeiten, der Bedingungen, der Lebensbedingungen und der Befriedigung der Bedürfnisse. Das heißt dann Produktion, Konsumption. Das ist getrennt. Jetzt die Frage, die wir vorhin schon diskutiert hatten. Markt oder Plan? Meine Position dazu ist jetzt folgende, ausgehend von den Überlegungen. Markt heißt getrennte Privatproduktion. Heißt, die getrennt privat produzierten Güter müssen nach der Produktion vermittelt, gesellschaftlich vermittelt werden über den Tausch. Der Tausch, der Markt ist eine dynamische Indirektion. Indirektion heißt Umweg. Wir müssen sozusagen über den Umweg des Marktes gehen, weil wir ja nicht vorher wissen, wer bekommt was, sondern das wird erst dann auf dem Markt beim Tausch festgestellt, ist das, was ich als Produzent annehme, dass das gebraucht werden könnte und gekauft werden könnte, wird das dann auch tatsächlich gekauft. Und das ist ein sehr dynamischer Prozess, Angebot und Nachfrage und so weiter, deswegen dynamische Indirektion. Aber wichtig, erst wird produziert, dann wird vermittelt. Man könnte sozusagen das, den Begriff der Spekulation nicht nur auf den Bereich der Finanzen anwenden, sondern sagen, jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin ist ein Spekulant oder Spekulantin. Sie muss darauf, oder er muss darauf spekulieren, dass die Annahme, die Planung sozusagen, die betriebliche Planung, dass die dann auch zutrifft. Trifft sie nicht zu, könnte ich aus dem Markt fliegen, meine Produkte werden nicht abgesetzt, etc. Ist die Planung jetzt eine Alternative? Wir hatten ja vorhin schon die ganzen Beiträge auch, dass ja Planung auch, dass das gar nicht so ein Gegensatz ist und so, und ich möchte das noch vertiefen. Bei Planung war ja die grundsätzliche Überlegung, die Anarchie des Marktes zurückzudrängen. Also, wir ermitteln die Bedürfnisse, konsolidieren sie, also gleichen sie irgendwie ab und machen dann daraus einen Plan und dann wird die Kollektivproduktion in organisierter Weise durchgeführt. Das nenne ich eine statische Indirektion. Das heißt, nach wie vor wissen wir nicht, ob die Planung zutrifft, denn erst wenn die Produkte gekauft werden oder liegen bleiben im Regal, wie es in der DDR durchaus vorgekommen ist, nicht von den, die einen Regale waren ganz leer und in den anderen lagen dann lauter Pakete mit keine Ahnung, was gerade nicht gebraucht wurde. Diese Indirektion ist nach wie vor vorhanden, also bei dem Tausch, Kauf und Verkauf, aber die ist recht statisch. Das heißt, diese Inflexibilität, jetzt der Extremform der realsozialistischen Planwirtschaften, hat sich gezeigt. Mit Händen konnte man das greifen. Aber die Grundidee war die, erst wird ermittelt und dann wird produziert, um das Problem der Vermittlung im Nachhinein zu umgehen. Welche Probleme treten jetzt bei beiden auf? Erstens grundsätzlich, bei beiden gibt es eine Trennung von Produktion und Konsumption, was ich am Anfang sagte. Das ist bei beiden der Fall, weil erst im Nachhinein vermittelt wird. Beim Markt blinde Produktion bei Externalisierung der Folgen. Es wird produziert und die Umweltschädigungen, die Schädigungen der Menschen, die Schädigungen der Tiere, der was auch immer, sozialen Beziehungen und so weiter. Wir hatten das gehabt. Die werden externalisiert. Die Idee, diese Schädigungen mit Kosten zu belegen, um sie wieder zu internalisieren, ist zwar weit verbreitet, aber halte ich für eine totale Illusion. Konkurrierende Bedürfnisse werden nicht abgeglichen. Sie werden in der Produktion nicht abgeglichen, schlicht, weil die Produktion voneinander getrennt ist. Getrennte Privatproduktion. Beim Plan jetzt haben wir die gleiche Trennung von Produktion und Konsumtion. Und es gibt jetzt eine Art Fremdabgleich konkurrierender Bedürfnisse. Also es gibt irgendeine Form von Planungsinstanz, auf welcher Ebene auch immer, die versucht jetzt für die anderen, die die Bedürfnisse haben, einen Abgleich von konkurrierenden Bedürfnissen zu machen. Die einen möchten gerne eine Straße haben und die anderen fühlen sich aber von der Straße belästigt, weil es zu laut ist. Wie gleicht man jetzt konkurrierende Bedürfnisse ab? Beim Plan kommt es zu einer systematischen oder systemischen Fehlproduktion und Fehlallokation. Das haben wir wieder in extenso erlebt in sozialistischen Planwirtschaften. Aber ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem, was auch nicht, was zwar ermäßigt, aber nicht prinzipiell aus der Welt zu schaffen ist, wenn wir Planung auf kleinere oder demokratischere, wie es hieß, Elemente reduzieren wollen. Meine These ist nun folgende: Markt und Plan sind keine Gegensätze, sondern sie sind Varianten, ein Spektrum innerhalb des gleichen, nämlich der Warenproduktion. Warenproduktion ist der Kern. Und genau genommen ist auch der Gegensatz, den ich vorhin genannt hatte, erst wird produziert und dann vermittelt oder erst wird ermittelt und dann produziert, der ist tatsächlich keiner, denn, hatten wir auch schon vorhin, auch private Unternehmen ermitteln ja permanent Bedarfe. Übrigens, Bedarfe in der Ökonomie sind ja zahlungskräftige Bedürfnisse. Auch das ist ja schon eine Einschränkung, weil die nicht zahlungskräftigen Bedürfnisse, die interessieren schon mal gar nicht. Tatsächlich ist es auch so, dass geplant Produziertes, wie auch immer geplant wird, erst durch den Tausch, das heißt im Nachhinein gesellschaftlich vermittelt, das heißt verteilt wird. Also meine These für das Marktplan-Kontinuum gilt, erst wird ermittelt, entweder im Betrieb oder in der Planbehörde, dann wird produziert und dann wird vermittelt. Weitere Probleme. Bei der Warenproduktion jetzt ein Pluszeichen. Was ist das Positive der Warenproduktion? Die Menschen entscheiden selbst, welche Bedürfnisse sie wie realisieren. Nur sie machen das in einer Weise, dass sie bei der Realisierung sich permanent selbst schaden. Warum? Wegen der Vermittlung im Nachhinein und wegen der schon entschiedenen Externalisierung der Folgen der Produktion. Also, wenn ich etwas kaufe, dann ist schon externalisiert worden, dann wurde schon die Umwelt geschädigt, dann wurde schon Kinderarbeit in Vietnam zur Hilfe genommen, um das Produkt billig zu machen, etc. pp. Ich kann mich zwar selbst entscheiden, ich möchte jetzt dieses Produkt haben, aber die ganzen Folgen der Postvermittlung und der Externalisierung, die löse ich oder die bestätige ich im Moment des Kaufens, im Nachhinein. Jede Ermittlung verkennt die Bedürfnisse, sobald man sie erkannt hat, sind sie schon anders, auch ein grundsätzliches Problem. Mein Schluss daraus ist jetzt folgender. Die Menschen müssen ihre Bedürfnisse selbst planen, vermitteln und realisieren. Selbst, was heißt das? Ich komme darauf noch. Und die Vermittlung muss vor der Produktion stattfinden. Deswegen würde ich Markt und Plan als Mechanismus ausschließen. Wie aber jetzt eine Produktion ex ante selbst vermitteln? Also im Vorhinein. Karl Marx hat die Ware als Elementarform des Kapitalismus bestimmt. Steht gleich im ersten Satz vom Kapital. Wenn nun die Ware die Grundlage einer Alternative nicht sein kann, was kann dann die Elementarform sein? Aus meiner Sicht sind es die Commons. Was sind jetzt Commons? Friederike ist da schon kurz drauf eingegangen. Ich werde es jetzt nochmal in diesem Bild machen, dem Commons-Dreieck. Dreiecken, Ressourcen, Commoning, Produkte. Es werden Ressourcen genutzt. Das können Naturgüter sein, das können aber auch schon produzierte Güter sein, das können Wissen sein, Fähigkeiten etc. Das sind alles Ressourcen. Die werden von einer Gemeinschaft genutzt, die sich selber ihre Regeln überlegt, wie sie diese Ressourcen nutzen wollen, wie sie beim Nutzen dieser Ressourcen miteinander umgehen wollen. Und sie erzeugen Produkte dabei. Der entscheidende Aspekt bei den Commons ist das Commoning. Deswegen kann man ähnlich wie bei der Ware sagen, Commons sind kein Ding. Der deutsche Begriff Gemeingüter legt aber stark nahe, das ist irgendeine Sache, das ist die Ressource als solche. Aber auch Elinor Ostrom hat unterschieden zwischen Common Pool Resources und Commons. Commons ist genau dieses Dreieck, der Zusammenhang von den Ressourcen, dem sozialen Prozess und den Gütern, die dabei entstehen. Das heißt, Commons ist eine soziale Beziehung. Die Ware ist nicht nur ein Ding, sondern eine soziale Beziehung, weil die Ware die Form ist, in der Güter im Kapitalismus hergestellt werden. Jetzt vergleiche ich die beiden. Ihr kennt das, das muss ich jetzt nicht sehr stark ausführen. Die Ware wird produziert, getauscht, der Wert entsteht in diesem Prozess der Produktion und dann Vermittlung, Geld, Kapital und dann geht der Kreislauf wieder zurück. Verwertung. Arbeitskraft kommt dann noch als spezielle Ware rein, habe ich jetzt hier weggelassen, um das nicht zu komplizieren. Wichtig ist mir jetzt Folgendes. Ressourcen, Commoning und Commons. Die Commons, also das Resultat, sowohl der Prozess wie auch das Produkt, sind am Ende der Produktion. Sie stehen nicht am Anfang. Es wird nicht spekuliert, sondern es wird vorher vermittelt. Das möchte ich jetzt in diesem Vergleich nochmal durchgehen. Ware und Commons. Bei der Ware werden die Bedürfnisse ex post, im Nachhinein bestätigt. Oder auch nicht. Bei den Commons werden die Bedürfnisse vorher in der Debatte um die Frage, was machen wir jetzt und wie machen wir das, was sind unsere unterschiedlichen Ziele und wie können wir konfligierende Ziele, nicht übereinstimmende Ziele, wie können wir mit denen umgehen, wie können wir sie vorher so vermitteln, wie können wir auch die Bedürfnisbefriedigung sinnvollerweise an der Stelle zurückstellen, weil das jetzt, das andere Ziel jetzt erstmal wichtiger ist, etc. Das ist alles möglich, weil die soziale Kompetenz und die Verfügungsmöglichkeiten in der Hand der Community sind. Sie verfügen über die Ressourcen. Bei der Ware, Zielkonflikte werden externalisiert. Bei den Commons, Zielkonflikte werden intern verhandelt. Bei der Ware, Ziel ist eindimensional Profit. Bei den Commons, Ziel bilden eine multidimensionale Pluralität. Eben genau, weil vorher die Vermittlung stattfinden muss und vorher genau diese unterschiedlichen Ziele sozusagen auf den Tisch kommen müssen. Bei der Ware, Zeiteinsparung ist unabwendbarer Zwang aufgrund der Verwertungslogik. Bei den Commons, Zeitverausgabung selber ist ein Stück Lebensqualität. Es ist also ein Ziel, nicht die Zeit zu reduzieren oder wenn zu reduzieren, dann um bestimmte Bedürfnisse gezielt zu befriedigen. Ansonsten ist Zeitverausgabung Lebensqualität. Also die Zeit, die ich für eine bestimmte Sache verausgaben möchte, die ich mir selber aussuche, je ich. Bei der Ware, Erzeugung von Spaltung und Exklusion, wir hatten vorhin die Spaltung von Konsumtion und Produktion, aber es gibt eine vielfältige Palette von Spaltungen, die in dieser Gesellschaft stattfinden. Das hat damit zu tun, dass in dieser Gesellschaft Interessen, immer Partialinteressen sind, die gegen andere Partialinteressen stehen. Und diese Logik der Exklusion, wie ich das nennen möchte, ist nicht dadurch aufzulösen, indem wir versuchen, in dem Interessenkampf versuchen, eine Seite zu privilegieren, sondern wir müssen in die Diskussion mit reinnehmen, ob wir das Prinzip, dass Partialinteressen gegen andere Partialinteressen stehen, nicht selber überwinden können. Bei Commons ist es anders. Da wird positive Reziprozität, also positives, wechselseitiges Aufeinanderbezogensein, systematisch erzeugt. Es muss nicht also zusätzlich hinzugefügt werden, sondern es ist Prinzip funktionierender Commons, dass man die anderen, die ich ja brauche, damit Commons funktionieren, positiv mit einbezieht. Also es gibt eine Logik der Inklusion. Logik der Inklusion, Logik der Exklusion, auf diesen Gegensatz möchte ich das vereinfachen. Und wenn wir jetzt sagen, die Ware ist das Grundelement, die Elementarform der kapitalistischen Warenproduktion, dann kann man sagen, Commons ist das Grundelement der Commons-basierten Peer-Produktion, die wir schon gerade gehört haben. Merkmale hatten wir auch schon, Beitragen statt Tauschen, Besitz statt Eigentum, Selbstentfaltung statt Selbstverwertung, möchte ich hinzufügen, Stichwort von mir, Selbstorganisation statt Fremdbestimmung. Wobei Fremdbestimmung eben nicht nur personale Fremdbestimmung meint, sondern auch strukturelle Fremdbestimmung. Also wenn ich ein Produkt für den Markt produziere, ist das Fremdbestimmung, weil ich mich den Kriterien des Marktes unterordnen muss. Jetzt kann ich nur im rasenden Tempo sozusagen ganz kurz eine Übergangsdialektik versuchen aufzumachen, weil natürlich die Frage immer ist, die wird auch zurechtgestellt und immer wieder auch an mich gestellt, ja, wie willst du dann das jetzt gesamtgesellschaftlich verallgemeinern? Das ist eine völlig berechtigte Frage. Peer-Produktion zunächst mal entsteht und entwickelt sich in der alten Logik. Wir können das schlicht beobachten. Die Beispiele, die ich sehr gut kenne als Informatiker, kommen aus dem Bereich der nichtstofflichen Produktion, also von Software, Wissensgütern, Kulturgütern, Bildung. Ihr kennt alle Wikipedia. Ihr kennt vielleicht auch andere Projekte, freie Software vielleicht, Linux sagt euch vielleicht was. Das ist etwas, was tatsächlich, wenn man genau hinguckt, aus Gründen der Defizite der Warenproduktion, weil die produktiven Bedürfnisse der Menschen nicht befriedigen kann. Deswegen ist commons-basierte Peer-Produktion entstanden. Die Menschen wollten es schlicht. Und was sie gemacht haben, eben besonders gut zu beobachten in diesem Bereich, den ich genannt habe, aber es geht wesentlich weiter. Was sie gemacht haben, ist, dass sie ihre sozialen Beziehungen eben nicht mehr nach dem Prinzip der Produktion von Gütern für einen Markt organisiert haben, sondern dass sie ihre Bedürfnisse, sowohl ihre produktiven wie konsumtiven Bedürfnisse, gemeinsam im gleichen Prozess versuchen zu befriedigen. Das ist der Ansatzpunkt auch, warum Leute hinzukommen können, jederzeit, weil sie ihre Bedürftigkeit in die Projekte tragen. Und ich finde das auch sehr wichtig, was Friederike gesagt hat, Offenheit ist ein sehr wichtiges Element von Commons. Das ist natürlich mit Immaterialgütern leichter umzusetzen, aber grundsätzlich, Menschen kommen dann hinzu, wenn sie das Gefühl haben und die Einsicht haben, die Information haben, ich kann mich hier mit meinen Wünschen, mit meinen Ideen, mit meinem Jucken, Scratching an Itch, ist so ein Ausdruck, mit meinem unbedingten Wollen, ich kann mich in die Commons einbringen und mein Beitrag wird willkommen geheißen und der Prozess ist offen. So, das findet innerhalb der kapitalistischen Warenproduktion statt, der dominanten kapitalistischen Warenproduktion. Da tauchen die ganzen Fragen auf, na, wie kommen die dann an Geld und so weiter, die will ich jetzt nicht diskutieren, wenn euch das interessiert, könnt ihr es fragen. Ich möchte jetzt auf Folgendes noch hinaus. Die Peer-Produktion, die Commons-basierte Peer-Produktion, besitzt jetzt eine doppelte Funktionalität. Und das ist für das Denken eines Übergangs sehr wichtig. Nämlich, sie ist in der Warenproduktion selber mit einem Verwertungsvorteil begleitet, behaftet sozusagen. Kapitalistische Unternehmen nutzen sehr gerne Produkte von Commons-basierter Peer-Produktion, weil sie einen Preisvorteil bieten. Es gibt auch Bereiche, wo Commons-basierte Peer-Produktion kapitalistische Produktion auskooperieren, nicht auskonkurrieren, weil sie ja nicht auf dem gleichen Feld tätig sind, sondern das prominente Beispiel ist die Encyclopaedia Britannica oder der Brockhaus. Die sind durch Wikipedia auskooperiert worden. Wikipedia ist eine Nicht-Warenproduktion, ist ein Commons, wird von Tausenden, Millionen Menschen sowohl geschaffen wie auch genutzt. Ihr nutzt sie sicher auch. Aber der Aspekt ist jetzt, für die normale kapitalistische Warenproduktion ist das ein Preisvorteil. Ich muss dafür nichts mehr ausgeben, wenn ich freie Software nutzen kann. Das Internet würde es in der Form nicht geben, wenn es nicht freie Software gäbe. Inkompatibilität ist der gleichzeitige und zweite Aspekt. Inkompatibilität zur Warenproduktion. Das heißt, Peer-Produktion, commons-basierte Peer-Produktion kann ich jetzt nicht nutzen, um damit Warenproduktion zu machen, weil das genau ihren Charakter zerstören würde. Es wurde vielfach versucht, es gibt auch viele Beispiele und dabei scheitern auch Projekte. Es gibt natürlich alle möglichen Lernerfahrungen, aber indem ich genau versuche als Unternehmen jetzt zum Beispiel das Crowdsourcing, also dass ich viele Leute benutze, um deren Kreativität abzuzapfen und in meine Produkte zu stecken. Von Lego, von Autofirmen, von zig Firmen schon probiert. Aber indem ich versuche, das jetzt zu wenden und tatsächlich in die Warenproduktion reinzubringen, es auch dann zu kontrollieren, wird genau das, was die Peer-Produktion ausmacht, zerstört. Das heißt, ich mache das kaputt, was ich eigentlich verwerten will. Wenn ich also als Unternehmen den Preisvorteil, den Verwertungsvorteil nutzen will, muss ich die Spezifika der commons-basierten Peer-Produktion, nämlich dass sie nicht auf der Warenproduktion beruht, erhalten. Und das ist eine interessante Dialektik, wie ich finde. Die Peer-Produktion ist inkompatibel zu dem Prinzip der Warenproduktion, aber nutzt ihr gleichzeitig. Die Peer-Produktion kann sich dann durchsetzen, wenn die Warenproduktion nicht mehr trägt, das heißt nicht mehr die Bedürfnisse der Menschen befriedigen kann durch Produktion. Das heißt, wenn die Krise in einer Weise sich verschärft, und wir sind hier ja noch auf einer relativ ruhigen Insel im Sturm, im globalen Sturm sozusagen, wenn die Warenlogik nicht mehr trägt, dann fragen und suchen Menschen natürlich nach Alternativen, wurde auch schon vielfach gesagt. Dann gibt es die Chance und die Möglichkeit, dass sich die commons-basierte Peer-Produktion auf eigener Grundlage entfaltet und in allen Bereichen der gesellschaftlichen Produktion genutzt werden kann. Ich habe jetzt keine Beispiele für stoffliche Güter genannt, aber es gibt sehr viele Beispiele. Es gibt auch ein ganzes Repository, also so ein Index mit einem Verzeichnis von stofflichen Gütern, von elektronischen Schaltkreisen, was ich allein in den USA, habe ich gelesen, gibt es ungefähr 25 Commons-basierte Peer-Produktionsprojekte zur Herstellung von Autos. Nun kann man sagen, warum gerade Autos? Okay, Das sind jetzt erstmal die Bedürfnisse der Menschen, die sagen, wir wollen Autos produzieren. Wenn es euch interessiert, kann ich ein sehr interessantes Beispiel aus diesem Sektor nehmen, warum das zu einer massiven Bedrohung für die Autoindustrie werden wird. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, ich habe meine 5 Minuten jetzt doch überschritten. Meine These ist, eine neue Produktionsweise, und nur darum kann es gehen aus meiner Sicht, setzt sich nur durch, wenn sie als neue Produktionsweise in die Welt gesetzt wird. Das heißt nicht als neue Verteilungsweise, nicht als ein neues politisches System, nicht als ein neues Regulationssystem innerhalb der Warenproduktion, sondern sie muss tatsächlich die Herstellung unserer Lebensbedingungen, was die Grundlage all unserer Existenz ist, auf eine neue Grundlage stellen, die nicht mehr auf dem Warenprinzip basiert. Also, die Peer-Produktion hat die Potenz zur Verallgemeinerung, polyzentrisches Modell hat auch Elinor Ostrom untersucht. Man kann sich Commons von Commons von Commons vorstellen. Das heißt, Commons heißt nicht bloß beschränkt auf Lokalität, Dezentralität, sondern man kann das auch aggregieren. Ich muss jetzt hier ein bisschen durchhetzen, tut mir leid. Der gesellschaftliche Umbau, jetzt mal spekulativ. Der Staat kann zurückgebaut werden. Wir brauchen den schlicht nicht mehr in seiner jetzigen Verfasstheit. Wir werden, wenn es so einen Umbau gibt, sowas wie Meta-Commons, also andere Institutionen aufbauen können, die natürlich bestimmte Funktionalitäten, die der Staat oder auch staatliche Institutionen jetzt haben, in gewisser Weise dann auch durchführen. Sowas wie Aggregierung, Planung und so weiter wird es natürlich nach wie vor geben. Also auch Commons planen ihre Aktivitäten. Ja, und sowas auch auf Meta-Ebene sich vorzustellen, ist durchaus möglich und durchaus auch schon üblich. Es gibt auch dafür Beispiele. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung, auch das ist eine häufige Frage. Ja, wird die dann total zurückgehen und wir leben alle in, was weiß ich, in ganz einfachen Verhältnissen? Nein und ja. Ich würde das so sagen, es kommt zu einer Restrukturierung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, weil natürlich völlig klar ist, dass wenn wir die stoffliche Produktion bedürfnisorientiert umbauen, dann werden bestimmte Arbeitsteilungen schlicht entfallen können, abgeschafft werden, die idiotisch sind. Und andere Formen von Arbeitsteilung, es wurde auch schon gesagt, man muss einfach auch dann Zeit aufbringen, zum Beispiel für diskursive Prozesse, Vermittlungsprozesse. Nicht? Wenn wir die unsichtbare Hand des Marktes und des Geldes nicht mehr haben, dann müssen die in gewisser Form sozial organisiert werden. Das kostet Zeit und Energie, die haben wir dann aber auch, das zu machen. Also das ist eine Umstrukturierung gesellschaftlicher Arbeitsteilung, nicht Reduzierung oder Abschaffung. Abbau des Finanzsystems, denn commonsbasierte Präproduktion hat in ihrem Kern die Geldlosigkeit drin. Wir brauchen kein Mittel mehr, was hinzukommt, um die Beziehungen zwischen Menschen zu vermitteln. Nicht? Der Kern des Fetischismus ist, dass die Beziehungen der Menschen über Güter, über stoffliche Dinge vermittelt werden im Prozess dieser Produktion und des Tauschens. Das brauchen wir dann nicht mehr, sondern das wird sozial vermittelt oder unmittelbar gesellschaftlich oder so ähnlich, sagte das Marx. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wir können auch nur zu Nationalstaaten mit ihrer Funktionalität zurückfahren und wir können problemzentrierte Global Commons aufbauen. Auch das gibt es heute schon in Ansätzen. Wenn zum Beispiel in der UNO die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Problem des globalen Klimas befassen, dann ist das sowas, dann bilden die sowas wie ein Commons. Das ist eine Experten-Commons. Die beschäftigen sich mit einer Frage und dann werden sie bombardiert von den ganzen Lobbyisten und Interessen, die dann rein sagen, nein, ihr dürft den Bericht nicht so formulieren, ihr dürft den Leuten nicht die Wahrheit sagen und so weiter, sondern das ist alles nur Effekt der verstärkten Sonnenaktivität oder sonst was. Zusammenfassung, die zugespitzte These, die commonsbasierte Transformationsstrategie, die ist realistischer als eine warenbasierte. Warum? Weil die Grundlage sind die Bedürfnisse, die Selbstentfaltung und Selbstorganisation. Sie geht von den Menschen aus. Ziel ist eine neue Produktionsweise, ein neues Mensch-Natur-Verhältnis. Das ist nicht etwas, was man am grünen Schreibtisch erfindet, sondern die Bewegung ist dabei, sich zu erfinden. Sie produziert sich permanent selbst. Die ist auch nicht fest definiert. Es gibt auch vielfältige Überlappungen. Das muss auch so sein. Es ist ein experimenteller Lernprozess im globalen Maßstab. Und wichtig ist, jede und jeder kann sofort mit dem Umbau beginnen und sich in Commons-Zusammenhängen organisieren. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, von denen allerdings immer noch sehr wenig schlicht bekannt sind. die Widersprüche jetzt zwischen der Commons- und der wahren Logik, also dass die im Kern solidarisch organisiert sind, Geldfreiheit haben, keine Tauschlogik haben, bedürfnisorientiert sind, und der wahren Logik, also die genutzt wird im Kapitalismus, um zum Beispiel an Geld ranzukommen. Diese Widersprüche können solidarisch bewältigt werden. Und wenn wir uns diese Praxen angucken, dann finden wir das auch zumindest von erfolgreichen Commons. Also auch da gibt es natürlich ein umfangreiches Studium des Scheiterns, müsste man dort anführen, weil Commons heißt nicht automatisch Erfolg, sondern es gibt auch sehr unterschiedliche Ansätze, und ein Umkippen in die eine und oder andere Richtung der Dialektik ist natürlich jederzeit möglich. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.